WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, heute ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Unser Thema heute Nacht heißt Geschwisterliebe. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine ganz enge und tolle Verbindung zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester haben und aufgrund dieser Bindung vielleicht auch schon ganz herausragende Dinge passiert sind, ganz tolle Dinge geschehen sind zwischen euch. Dann möchte ich gerne reden mit Geschwistern, die zusammenleben wie ein Paar, also die ja auch Sex miteinander haben. Und mit Leuten, wo die Geschwisterliebe gekippt ist, wo man heute eigentlich nur noch von Geschwisterhass reden kann. Also, ich bin gespannt auf eure Anrufe, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute ist Andreas. Andreas ist 23. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, Domian. Grüß dich, hallo. Hallo, Andreas. Zum Thema Geschwisterliebe hast du angerufen. Ja, weil ich bis vor kurzem eine Affäre mit meiner Halbschwester hatte. Mit der Halbschwester? Genau. Kanntest du die Halbschwester früher nicht? Oder wie war eure gemeinsame Vergangenheit? Also bis zur Scheidung meiner Eltern kannte ich sie nicht, nein. Wie alt warst du da? Also bei der Scheidung war ich 12, 13 Jahre alt, so in dem Dreh. Ach so, die Scheidung war 2004. Okay, aber dann hast du sie kennengelernt im Alter von 12, 13. Genau. Und wie alt war sie da? Sie ist ein Jahr jünger. Sie ist ein knappes Jahr jünger als ja. ich. Wie war denn dann euer Verhältnis in den ersten Jahren miteinander? Also ich sag mal, anfangs, man hat sich Tag Tschüss gesagt, hat jetzt so nichts weiter miteinander zu tun gehabt, aber meine Eltern leben seit der Scheidung getrennt. Circa so 100 Kilometer Luftlinie und ich bin dann immer jedes zweite Wochenende zu meinem Vater hin, wo ich sie dann auch gesehen hatte. Also, und ich sag mal so, ihr habt einen gemeinsamen Vater. Der Vater ist der gemeinsame. Genau. Okay. Richtig. Aber so jetzt, sag ich mal so, der intensive Kontakt, der war erst mit 16, 17 Jahren so gewesen. Und was heißt intensiv? Heißt intensiv dann auch schon mit Erotik und Sexualität? Nein, Gottes Willen. Nee, da war einfach nur, ich war ein Kumpel für sie, sie war für mich wie eine Freundin. Man konnte sich über alles unterhalten. Da war noch nichts. Wann hat's denn dann so richtig gefunkt und durch was? Ich sag mal, gefunkt noch gar nicht so. Ich kann ja kurz mal ausholen. Das war jetzt vor 3 Jahren ist es ungefähr gewesen. Da hatten wir eine kleine Feier bei meinem Vater. Und er und seine Lebensgefährtin sind dann rechtzeitig ins Bett. Und sie saß mit mir noch auf dem Balkon. Und wir wollten halt, dass der Alkohol, der angefangen war, den wollten wir halt nicht wegkippen. Haben das halt dann auch noch rausgetrunken. Und ich hatte mich dann am frühen Morgen, dann wollte ich mich ins Bett verabschieden. Ich hatte in der Stube geschlafen. Sie hatte ihr eigenes Zimmer. Ja, und hatte mir dann noch ein bisschen den Fernseher angemacht und habe dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Ja. So, und sie kam dann auch, haben uns dann noch ein bisschen unterhalten und dann hat sie angefangen, mich zu küssen und dann kam eins zum anderen. Aber da wart ihr beide hackedicht. Na, hackedicht würde ich nicht sagen, weil ich mich noch dran erinnern kann, aber wir waren schon gut angetrunken. Ja. Dann habt ihr miteinander geschlafen in dieser Nacht. Richtig, ja. Genau. Und dann wacht man irgendwann zusammen auf mit einem Kater und denkt, oh Gott, was ist jetzt passiert? Wie war das bei euch? Na, also nach dem Sex ist sie dann quasi in ihr Zimmer schlafen gegangen. Allein schon nicht, dass sie vielleicht was denken könnten, unser Vater. Und das kam dann so am nächsten Morgen, wo ich dann am Frühstückstisch saß und dachte, was habe ich da überhaupt gemacht? Was war das überhaupt gewesen? Und ich gehe mal fast fest davon aus, dass ihr auch ungeschützt geschlafen habt in dieser Nacht. Ja, ja. Genau. Aber es ist gut gegangen. Also, ja, also sie ist nicht schwanger oder irgendwas dergleichen. Okay, so. War das denn jetzt eine einmalige Geschichte oder ging es dann noch weiter? Nee, das entwickelte sich dann zu einer Affäre. Also wir hatten dann am nächsten Tag den Abend auch wieder Sex. Wie lange dauerte diese Affäre? Die hat jetzt geendet vor knapp einem Jahr, wo ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Also ich würde so 2 Jahre, würde ich sagen. 2 Jahre, gut, das ist schon eine lange Zeit. Da kann man ja sagen, man ist zusammen. Wollte sie oder würde sie heute immer noch gerne so sehen, aber für mich war es war es halt nur Sex. Und ich sag mal so, nach der Zeit, da hat mich das gar nicht mehr so gestört, dass es dann, ich sag mal, meine Halbschwester ist, ne? Dann hat man das dann vielleicht irgendwann so akzeptiert. Ja, und dann. Wie habt ihr das ganz geheim gehalten, die ganze Sache? Ja, ja. Also wir hatten auch nur Sex, wenn ich dann bei meinem Vater war, weil es ging anders nicht. Es sind halt 100 Kilometer. Ich war dann immer jedes zweite Wochenende dort gewesen und dann, also es hat auch schon gereicht, wenn die beiden meinetwegen zum Einkaufen gefahren sind, dass wir dann Sex miteinander hatten. Mhm. Also wir haben es aber auf jeden Fall bis heute geschafft, das auch geheim zu halten. Also das weiß außer uns beiden bis jetzt noch niemand. Was glaubst du, wie dein Vater, also jetzt im Besonderen dein Vater, euer Vater darauf reagiert hätte, wenn er es rausbekommen hätte? Also ich glaube, ich bin jetzt 23 Jahre alt, aber ich glaube, ich könnte mir noch eine Tracht Prügel abholen, wenn er das heute. Wie kam das denn eigentlich? Sie ist ja dann ein Kind aus einer anderen Beziehung. Wie kam das, dass ihr 12 Jahre nichts voneinander wusstet? Also mein Vater hat meine Mutter quasi betrogen mit seiner jetzigen Lebensgefährtin, wo dann auch meine Schwester daraus resultiert ist. Dann haben sich meine Eltern im Jahr, ich glaube 2000 war das, scheiden lassen. Und ich sag mal, meine Mutter hat mir viel erzählt und da habe ich halt an meine Mutter geglaubt. Ich wollte zu ihm keinen Kontakt, nichts haben. Von daher wusste ich auch nicht, dass ich da vielleicht noch irgendwie eine Halbschwester oder irgendwas hat. Ja, also sie war wirklich in dich verliebt und für sie wäre das auch noch weitergegangen. Ist es auch heute noch. Ja. Das ist das Problem. Für dich war es wirklich nur eine reine Sexgeschichte und Herzflattern war da nicht beteiligt. Nein, also wirklich, für mich war es nur reiner Sex. Nun war dir ja bewusst, absolut klar, dass das deine Schwester ist. Richtig. Du hast gerade gesagt, das hat sich dann irgendwie schon relativiert. Aber dennoch, war nicht jedes Mal irgendwie so ein komischer Beigeschmack oder so ein Schatten auf der ganzen Sache? Ich habe gerade Sex mit meiner Fast-Schwester. Die erste Zeit war es schon komisch, ja, das stimmt. Aber jetzt, wie gesagt, im Nachhinein hatte ich mich dann nicht mehr so wirklich gestört gehabt, dass es dann... Hattest du denn, wenn es dich auch so direkt nicht gestört hat, so heimliche moralische Bedenken im Kopf, dass das nicht geht? Ja. Das schon. Warum? Das schon, ja, kannst du das begründen, warum die da waren? Ja, man hält sich immer vor Augen, es ist ein Familienmitglied. Und mit einem Familienmitglied Sex zu haben, das weiß jeder, das geht nicht. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, also strafrechtlich relevant ist es, wenn zwei leibliche Geschwister miteinander Sex haben. Da kann man für ins Gefängnis wandern. Aber dieser Paragraph ist ziemlich absurd. Man wandert nur ins Gefängnis, wenn man den Koitus vollzieht. Wenn du Analverkehr mit deiner Schwester hast, mit deiner leiblichen, oder Oralverkehr, interessiert den Staat das nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Regelung bei Halbgeschwistern ist, das weiß ich nicht, aber im Moment ist die Sache so, dass der Deutsche Ethikrat, das ist ein beratendes Gremium der Bundesregierung, dass der Ethikrat der Bundesregierung empfiehlt, diesen Paragraphen aus dem Gesetz herauszunehmen. Im Klartext, es ist nicht mehr strafbar, wenn Geschwister miteinander Sex haben. Das strebt man jetzt an. Okay. Ja. Das nur mal so als Hintergrund. Ja, das ist ja jetzt, also seitdem ich mit meiner Freundin zusammen bin, ist es ja jetzt nicht mehr der Fall, dass wir. Ja, genau, ja. Es ist letztendlich eine moralische Überlegung. Natürlich, klar. Kann man das, will man das, ist das vertretbar? Dann stellt sich natürlich auch mal die Frage, wenn man Kinder miteinander hätte, ist die Gefahr relativ groß, dass die Kinder behindert oder schwer krank auf die Welt kommen und so weiter. Ja. Hast du deiner jetzigen Freundin das gebeichtet, dass du mit ihr was hattest, mit der Schwester? Nein, weil ich auch Angst habe, dass sie das irgendwie vielleicht abschrecken könnte, jetzt irgendwas dergleichen. Wie reagiert denn deine Schwester oder die Halbschwester auf deine jetzige Freundin? Sie akzeptiert es nicht. Also ich habe zu ihr gesagt, wir können das nicht mehr machen. Ich bin mit meiner Freundin zusammen. Ich möchte weder fremdgehen noch irgendwas dergleichen. Und sie hat auch eine lange SMS geschrieben gehabt, dass sie es so nicht akzeptiert, dass sie das nicht wahrhaben möchte. Und sie droht halt, wenn diese Beziehung, also in ihren Augen ist es eine Beziehung, wenn diese nicht so weitergeht, dann droht sie damit, dass sie das dann quasi jedem erzählt. Und sie hat auch schon meiner jetzigen Freundin in Facebook schon geschrieben gehabt, dass sie quasi meine Schwester ist. Quasi nur so als kleine Drohung, dass sie es dann machen könnte, wenn es nicht so... Wie, deine Freundin weiß nicht, dass deine Schwester deine Schwester ist? Sie wusste es bis vor kurzem nicht. Also ich habe es ihr nicht erzählt gehabt. Warum nicht? Vielleicht soll meine Freundin auch nachfragen, könnte, wir können ja sonst dort mal hinfahren oder kannst du mir ja mal vorstellen. Ach so. Um das halt schon so ein bisschen auf den Weg zu gehen. Da bist du aber jetzt in einer schwierigen Lage, Andreas. Du bist erpressbar. Ja, ich weiß nicht, was ich anders also, machen weißt sollte. Du, wie du mir das jetzt gerade geschildert hast, finde ich das nicht schlimm und ich finde es nachvollziehbar, was du gemacht hast. Ja. Ich finde, das hat keinen üblen Beigeschmack. Gott, ihr seid Halbgeschwister, ihr habt euch ja erst relativ spät kennengelernt und für dich war es eine reine Sexgeschichte. So was, so war's halt. Und du hast die Sache, und du hast sogar die Sache beendet. Ich würde an deiner Stelle, dann wäre mir wohler, ich würde an deiner Stelle meiner Freundin, also deiner Freundin, das erzählen alles. Okay. Warum soll sie denn da, Gott, die Sache ist vorbei und du hast sie beendet und du bestehst jetzt zu deiner Freundin und du gehst deiner Freundin nicht fremd. Ich gehe davon aus, dass du, solange mit deiner Freundin zusammen bist, nicht mehr mit deiner Schwester geschlafen hast. Nee, um Gottes Willen. Ja, siehst du. Nee. Du stehst also, doch perfekt. Du stehst doch perfekt da. Lass dich doch nicht von der erpressen. Ich sag mal, es geht halt noch um die Beziehung jetzt mit meinem Vater oder mit seiner Lebensgefährtin, die wirklich sehr gut ist. Mhm. Wenn sie damit halt. Aber da wird sie wahrscheinlich. Ja, aber da wird sie vielleicht nicht so schnell mit rausrücken, denn da steht sie ja auch doof da. Ja, natürlich, klar. Ich bin halt in einer Misslage. Auf der einen Seite will ich meiner Freundin nicht fremdgehen. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es nicht mache, dann könnte vielleicht der Kontakt zu meiner Familie da irgendwie beschädigt, wenn ich da kaputt gehe, dass ich da zu den Leuten dann. Du willst deiner Freundin nicht fremdgehen? Nein, um Gottes Willen. Ja, und das tust du ja auch nicht. Und wieso geht dann der Kontakt zur Familie kaputt? Nee, wenn ich es jetzt aber nicht mache, weil sie sagt ja, entweder wir halten, also jetzt zu meiner Schwester, sie sagte, entweder wir halten diese sexuelle Beziehung aufrecht, ja. Oder ich sage, dass wir miteinander geschlafen haben und das nicht gerade wenig. Das möchte sie dann aber meinem Vater auch erzählen. Und ich habe halt Angst, wenn sie dies tut, ich verstehe, dass ich dann den Kontakt zu meinem Vater dort. Andreas, ich würde mich da auf keinen Fall auf irgendwas einlassen. Wenn die so eine Drohung ausspricht, dann sag ihr zurück, dann sag es, aber lass mich in Ruhe. Ich prognostiziere mal, dass die das nicht sagen wird. Aber selbst wenn sie sagen wird, dann stehst du da. Lass dich nicht erpressen. Das ist eine schlechte Situation für dich. Mhm. Das hast du ja ständig im Kopf und irgendwie bedrückt einen das. Ja, natürlich. Raus damit. Deswegen habe ich auch angerufen. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Überhaupt nicht. Quatsch. Du bist ein junger Kerl, ist das halt passiert und nun ist gut. Schwamm drüber. Mhm. Fang bei deiner Freundin an, darüber zu reden. Ist schon mal der erste Schritt. Ja, dann der beste Schritt, ne? Ja, genau. Viel Glück, mein Lieber. Alles gut, ich habe zu danken, Domian. Alles gut, Andreas. Tschüss. Ja, und angenehmen Abend. Danke, ciao. So, ihr Lieben, wir reden über Geschwisterliebe und ihr könnt uns erreichen unter der Telefonnummer 0800 220 5050. Ich möchte mit euch über tolle Verbindungen zu Geschwistern reden, möchte mit euch über schlimme Verbindungen reden, was Geschwister euch vielleicht angetan haben. Und auch über Sex zwischen Geschwistern, was nicht so oft vorkommt im Übrigen. Man will das Strafrecht jetzt ändern für eine Promillzahl von Betroffenen. Also das ist ganz marginal. Ich wundere mich übrigens auch über den Vorstoß des Ethikrates, dass man das jetzt verändern will. Ich finde es völlig okay, dass man das rausnimmt, aber es besteht irgendwie gar kein gesellschaftlicher Druck. Wo ein viel größerer gesellschaftlicher Druck besteht, und das wird ein ganz großes Thema die nächsten Monate sein, das ist die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Das betrifft jeden Menschen, jung und alt, und da muss etwas geschehen. Und ich glaube, da wird es bald eine große gesellschaftliche und politische Diskussion geben, die ja übrigens quer durch alle Parteien geht. Was mich sehr gewundert hat, ist, dass Hinze, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, CDU-Politiker und Theologe seines Zeichens, sich für den assistierten Suizid, was ich auch befürworte, dafür ausgesprochen hat, was ich höchst respektabel finde. Auf der anderen Seite aber die Kirchen, die beiden Kirchen nach wie vor ihre ganz krasse Nein-Ideologie nach außen posaunen. Da wird es eine große Diskussion geben. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden heute über die Geschwisterliebe und ich bin verbunden mit Martina. Martina ist 54. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo, Martina. Ich freue mich, dass ich in deiner Sendung mal bin. Ich freue mich, dass du da bist. Zum Thema Geschwisterliebe. Ja, so ist es. Also bei mir ist es ein Stück weit ein traurigeres Thema. ich kann den Tod meines Bruders nicht verwinden. Weil du ein gutes Verhältnis zu ihm hattest. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder. Wann ist dein Bruder gestorben? Im Februar diesen Jahres. Ach, wie alt ist er geworden? 50 Jahre alt. Oh, das ist jung. Ja. An was ist er gestorben? An einem Mundbodenkrebs. Ah. Mhm. Das war eine ziemlich schwierige Geschichte und vor 2 Jahren ist es angefangen. Und dann hatte mein Bruder natürlich auf Anraten der Ärzte, wobei ich eben immer dabei sagen muss, ich war bei allen Untersuchungen oder auch Gesprächen immer dabei. Ich habe ihn auch gefahren. Mhm. Und er war nicht verheiratet? Nein, mein Bruder war Single. Immer sein ganzes Leben gewesen? Ja. Wie kommt das? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ein Stück weit hat er ein bisschen Pech mit seinen Frauen gehabt. Also es ist nicht so, dass er Zeit seines Lebens alleine war, aber er hatte dann eben ein bisschen Pech, so sag ich's mal. Also warst du wirklich die Hauptbezugsperson? Ja, unter anderem. Es waren viele andere Bezugspersonen auch dabei, aber als es dann so ganz akut wurde, war ich fast, möchte ich sagen, auch meine Schwester oder meine Familie, meine Eltern auch. Ach so, Eltern leben noch. Ah, die Eltern leben und es gibt auch noch eine Schwester. Und ich habe noch eine Schwester, ja. Und das war auch alles, war und ist auch alles 100%ig in Ordnung. Erzähl doch noch was über diese schwere Erkrankung. Mundbodenkrebs, soweit ich das vor Augen habe, ist das eine extrem schlimme Krebsform, die auch zu Deformation und Entstellung führen kann. Wie war das bei deinem Bruder? Also mein Bruder hatte dann, als die Krankheit ausbrach seinerzeit, wurde ihm dann also er sollte erst chirurgisch, also er sollte operiert werden vom Chirurgen, dann letztendlich hat ein anderes Klinikum entschieden, eine Chemotherapie zu machen mit Bestrahlung, das ist auch gewesen, das hat er auch gemacht und innerhalb von 7 Monaten hat er dann ein Rezidiv gehabt und der Krebs ist wieder ausgebrochen. Und dann gab es nur noch eine Option und einen Plan B gab es nicht. Entweder er muss sich nun operieren lassen oder er würde sterben an diesem Krebs. Und er hat sich dann zu der Operation entschieden, weil er aufgrund seines Alters eigentlich einigermaßen, ich muss mich da vorsichtig ausdrücken, einigermaßen gute Prognose hatte. Was hat man bei der Operation gemacht? Ja, man hat ihn 14 Stunden lang operiert. Ich erinnere noch diesen Tag, weil ich den ganzen Tag neben mir stand, weil bei so einer Operation ja sehr, sehr viel passieren kann. Und wenn jemand 14 Stunden lang operiert wird von einem riesengroßen Ärzteteam, kann immer was passieren. Also er wurde im Gesicht operiert? Ja, man hat ihm den Unterkiefer entfernt auf der linken Gesichtsseite, hat den Unterkiefer entfernt und hat ihm aus dem Rücken raus Haut transplantiert ins Gesicht. Und das wieder vors Gesicht gesetzt, damit das Gesicht wieder geschlossen werden kann. Aber dennoch war es deformiert, das Gesicht. Oh ja, natürlich. Wie was sah man im ersten Moment nicht sehen kann, weil das ja alles ganz aufgequollen ist. Wie sah er denn aus, als die Verbände abgenommen wurden? Es war erträglich. Ja. Wir haben uns ein Stück weit auch im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Also er wusste, dass das ihm drohen würde so. Ja, das wusste er. Er hat dann die ganze Tortur über sich ergehen lassen und es hat trotzdem nichts genutzt. Nein. Wie lange hat er nach dieser schweren Operation noch gelebt? 7 Monate. Und dann kam wieder was? Nach dieser schweren Operation hat er nur noch 7 Monate gelebt. Es wollte nicht heilen. Mhm. Es war so, dass nach der großen Operation, dass die Narben und Nähte nicht halten wollten, aufgrund der vorherigen Bestrahlung, ist das wohl so, dass die ganzen Hautschichten nicht wieder zusammenwachsen wollen. Aber nachdem das alles wieder ausgebrochen war, also der Krebs suchte sich nachher den Weg nach innen und nach außen. Das heißt, mein Bruder hatte zusätzlich nachher, ganz zum Schluss, wo es akut noch wieder wurde, einen Luftröhrentumor entwickelt, bösartig, inoperabel und man hat dann auch letztendlich austherapiert. Mein Gott, was für eine Leidenszeit man erahnt. Und du warst immer an seiner Seite. Immer. Warst du dabei, als er gestorben ist? Nein. Warum nicht? Mein Bruder ist ins Pflegezentrum verbracht worden. Wir haben uns dann um einen Pflegeplatz gekümmert, wo examinierte Schwestern sind, weil mein Bruder konnte ja nie widersprechen nach der Operation. Mhm. Er hat ein Tracheostoma drin. Was heißt das? Ein Luftröhrenschnitt und wurde ja auch nur noch durch eine PEG-Anlage ernährt, das heißt durch eine Sonde. Ja, und er konnte nicht mehr sprechen? Nein, Gott. Wir konnten nur noch kommunizieren über ein Klemmbrett. Über ein Klemmbrett? Über ein Klemmbrett, wo er immer drauf geschrieben hat. Wie hat er denn, entschuldige, wenn ich das jetzt so frage, bevor wir über eure Geschwisterbeziehung sprechen, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja. Wie hat er denn sein so schweres Schicksal aufgenommen? Also erstaunlicherweise ganz, ganz stark. Und das ist eben auch das, wo wir alle in unserer Familie also wirklich unglaublich stolz auch irgendwo sind, weil er hat nicht einmal geklagt, niemals. Niemals. Und er ist dann in diesem Heim verstorben, ohne dass es so zu erwarten gewesen wäre, dass ihr alle da sein hättet. Nein, es war nicht zu erwarten. Es war zu erwarten, dass er sterben muss. Der Termin steht nie fest, wann du stirbst. Ja. Und er selber wusste gar nicht, dass er sterben muss, Domian. Mhm. Wir wollten das auch nicht, dass er das jetzt noch wissen muss. Ach so, das war ihm gar nicht selbst klar. Ihm war auch der Tumor in der Luftröhre nicht klar. Nein. Ach du. Ich habe darauf gedrungen, dass man das ihm jetzt nicht auch noch oben drauf haut. Und er hat nicht gefragt? Nein. Nee, dann finde ich es auch völlig in Ordnung. Mhm. Wenn ein Patient fragt, muss man es ihm sagen. Das ist ganz klar. Das ist klar. Mhm. Ich habe einige Dinge mit den Ärzten ausgefochten. Das kannst du mir wohl glauben. Mhm. Aber ja gut, an dem Tag, als er starb, das war der erste sonnige Tag in diesem Jahr, war er morgens kollabiert in dem Pflegezentrum. Mhm. Und da rief man mich an auf der Arbeit und dann habe ich gesagt, und es war dann nicht so akut, dass man sagt, komm mal her, das sieht schlecht aus. Da haben wir gesagt, dann kommen wir nach der Arbeit vorbei, sagen Sie ihm das eben und den Arzt haben wir hingeschickt, natürlich. Ja, und als ich dann Feierabend hatte, rief mich das Pflegezentrum zu Hause an. Da war ich schon ein bisschen aufgewühlt, weil ich ja dann auch hin wollte. Mhm. Und da waren die auch völlig außer sich und haben gesagt, er ist so eingeschlafen. Mein Bruder ist ohne Schmerzen, Domian. Das ist eigentlich das, was mich heute trösten kann. Mhm. Ohne Schmerzen, ganz einfach eingeschlafen. Das ist wirklich ein Trost und eine Gnade auch. Der letzte Wunsch, den wir so für uns hatten, war, dass er so friedlich einfach nur einschlafen darf. Sag mal, Martina, erklär mir doch mal netterweise, woher diese enge Bindung kam zwischen dir und deinem Bruder. Soll ich dir was sagen? Ich wusste gar nicht, dass ich so eine enge Bindung haben kann und dass ich so eine große Liebe in mir habe. Denn jeder geht seines Weges. Als Geschwister haben wir uns immer sehr gut verstanden. Mhm. Aber diese ganz, ganz enge Zeit fing dann an, als die Erkrankung da war. Und er hatte auch sehr an mir gehangen, weil er wusste, dass ich das eine oder andere vielleicht auch mal sagen mag, was er vielleicht so nicht, wo er vielleicht nicht so in der Lage gewesen wäre, darüber zu sprechen. Hat er denn etwas in dieser engen Zeit zu dir oder zu eurer Beziehung auch gesagt, was dich sehr beeindruckt hat? Nein, könnte ich nicht sagen. Er hat es dann vielleicht mit Gesten gezeigt, so will ich sagen. Man spürt es. So. Ja, das habe ich unheimlich gespürt, weil mein Bruder war nie der große Redner, war kein Typ, der jetzt irgendwo groß irgendwo im Mittelpunkt stehen wollte. Das war er nicht. Und da er ja auch nur nicht wusste, dass er sterben muss, hat er dir wahrscheinlich auch nichts noch hinterlassen an einer Nachricht oder irgendetwas. Nein. Als du dann erfahren hast, er ist gestorben, was ist da in dir passiert? In dem Moment habe ich sofort angefangen, weiterhin wie schon die ganze Zeit über zu funktionieren erstmal. Alles das, was zu tun war oder das, wo man sich im Vorfeld auch schon ein Stück weit Gedanken machen musste, das fing dann an, so ineinander zu verzahnen. Wann hast du angefangen zu trauern? Nach wie vielen Wochen oder Monaten nach dem Tod? Ja, also das ist also, ich sage mal, zwei Monate nach seinem Tod, wohl wie so ein Ballast, als dieser Ballast abfiel von den vielen, vielen Krankenhausbesuchen. Und glaub mir, Domian, es gibt ganz viele Familien, die haben auch ganz viel Leid zu ertragen. Mhm. Aber auch in erster Linie natürlich hat der Patient ganz viel Leid zu ertragen. Und aber auch die Familienangehörigen, die Außenstehenden, was die mitleiden müssen. Ja. Also ich habe Intensivstationen in der letzten Zeit gesehen, dass das für mein ganzes Leben reicht. Was man da alles zu Gesicht bekommt oder was man auch so erfährt. Also mein Bruder hatte dann noch eine schwerste Lungenentzündung, musste notoperiert werden, wurde ins künstliche Koma versetzt. Dann hat man ihm noch einen Teil der Lunge entfernt und. Also dieses Ganze. Und bis das jetzt alles so gesagt ist, das dauerte zwei Monate. Und jetzt ist es einfach so, dass ich diesen Tod gar nicht verbinden kann, weil mir diese ganzen Dinge, die passiert sind, immer wieder durch den Kopf gehen, immer wieder. Ich habe jetzt auch, um auch vielleicht mich so ein bisschen frei zu machen, den Professor nochmal angeschrieben. Denn man muss ja, oder man darf nicht vergessen, oder man erfährt es auch irgendwann. Ein Krankenhaus ist eine Maschinerie. Da ist der Patient sicherlich im Vordergrund. Nur Ärzte sind für die Psychologie nicht zuständig. Natürlich nicht. Also es wird und wird alles abgearbeitet. Das ist keine, und das steht auch außer Frage, aber alles, was dahinter steckt. Ich finde auch ganz gut, dass du das jetzt nochmal so machst. Und du schreibst ihn an, um nochmal Informationen von ihm zu bekommen. Nee, ich wollte keine Informationen, ich wollte ihm einfach nur meine Sichtweise nochmal eben darstellen. Aber er hat noch nicht geantwortet. Und ich habe ihm dann auch alles Gute für sein Leben gewünscht, denn dieser Doktor, Professor ist er, ist in dem Alter meines Bruders. Und damals bei dem Gespräch hatten wir so ein bisschen, ein nettes Gespräch übrigens, haben wir dann so ein bisschen voneinander erfahren. Aber ich habe dann nie wieder was von ihm gehört. Und ich habe ihm dann trotzdem letztendlich alles Gute gewünscht. Und natürlich, und ich bin dann ein paar Tage an die See gefahren, das mache ich öfters mit meinem Mann, um auch dem Winter, dass er mir mal meine Gedanken da wegbläst. Darf ich dich noch was zu deinem Mann fragen, Martina? Das ist ja manchmal ein Problem, wenn Geschwister sich so sehr gut verstehen, dass dann die Partner in gewisser Weise eifersüchtig sind. Wie ist das bei euch? Also mein Mann war niemals eifersüchtig, nie, nein. Das war alles geklärt. Hundertprozentig, aber natürlich war es auch für ihn eine schwere Zeit. Ich war viel nicht oder oft nicht da, war auch nicht immer so ansprechbar. Ein Stück weit habe ich mich dahingehend auch verändert. Habe nachher auch in einer gewissen Zeit nur noch gesprochen wie ein Arzt. Ich habe nur noch so mit diesen bescheuerten Fachausdrücken da um mich geworfen. Das war schon schwierig, aber es ist auch jetzt noch schwierig. Und also Martina, mir tut es sehr, sehr leid, was euch passiert ist. Mir tut es natürlich noch mehr leid für deinen Bruder, was der mitgemacht hat, der arme Mann. Unglaublich. Du bist jetzt in einer Phase, wie du sie gerade beschrieben hast, die wirklich auch sehr schwierig ist und die sicher noch eine ganze Weile anhält. Ja. Ich möchte gerne, dass mein Psychologe jetzt mit dir darüber noch ein bisschen weiter spricht. Kann ich es dir anbieten? Das kannst du mir anbieten. Sehr gerne. Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft zurück. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft und viel Zuversicht und ich finde es ganz toll, dass du so zu deinem Bruder gestanden hast. Ich glaube, das war der größte Liebesdienst und Herzensdienst, den man einem Menschen erweisen kann in einer solchen Lage. Ich wollte noch ganz kurz eben anmerken, der Doktor oder Professor hat mir auch nochmal geschrieben. Er hat mir jetzt geschrieben und hat mir auch nochmal ein Gespräch angeboten. Ja, dann nimm es wahr. Ich glaub, werde ich bei zu einer gewissen Zeit werde ich das tun. Ja. Liebe Martina, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Dankeschön. Tschüss. Domian, tschüss. 1.27 Uhr, Anne, 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Anne. Hallo. Du willst mir auch etwas erzählen von einem Bruder, einer Schwester? Von meinem Bruder. Ja. Was ist da los? Ja. Also, der ist vor 11 Jahren, ist mein Bruder gestorben. Wie alt war der? Der war 5. Ja. Und ich war 7. Ja. Und ich stand direkt daneben. Was ist denn da genau passiert? Er ist vom LKW überfahren worden. Ach du lieber Gott. Ja. Ist der Junge davor gelaufen? Der war mit dem Fahrrad. Und er ist eigentlich grundsätzlich war hinter Autos, hinter LKWs und alles hinterhergefahren. Und ich war halt jung, er war jung und wir haben halt so diese Ernsthaftigkeit, was passieren könnte oder so, haben wir gar nicht so gesehen in diesem Alter. Wir haben gespielt, wir waren jung, haben gelacht, war ein schöner Tag und dann, ist er hinter den LKW gefahren, der LKW ist rückwärts gefahren und er wurde rückwärts überrollt. Der LKW ist rückwärts gefahren dann? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, da war eine Störung in der Leitung. Und dann ist der Junge von hinten, also überrollt worden von dem LKW. Ja, also nicht direkt überrollt, sondern er wurde so eher so angefahren. So. War er denn dann sofort tot? Nee, er ist an der Unfallstelle danach gestorben. An der Unfallstelle verstorben? Ja. Und du standst daneben? Genau, auf dem Gehweg. Und diese Bilder hast du alle im Kopf? Ja, jeden Tag. Also nicht unbedingt jeden Tag, aber schon irgendwie. Also weil wir waren unzertrennlich und wir waren ein Herz und eine Seele und konnte nichts und niemand auseinanderbringen. Wenn Ärger mit meiner Mama war damals, wir haben immer zusammengehalten und es gab nie irgendwie, dass wir uns gestritten haben oder klar, so Geschwisterstreit, das gehört immer dazu. Aber wir haben immer zusammengehalten und es gab es immer nur im Doppelpack. So, und klar, denke ich auch manchmal so damals, aber der Unfall allgemein, den werde ich niemals vergessen. Machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe, dass du es vielleicht hättest verhindern können? Ja, hundertprozentig. Damals auch schon? Das weiß ich nicht mehr so genau, weil ich halt 7 war. Aber allgemein jetzt so, wie ich jetzt denke, denke ich schon. Du hast ja wahrscheinlich den ganzen Unfallhergang genauestens dir 100-mal schon angeguckt und mit deinen Eltern besprochen. Wenn man ganz objektiv beurteilt, hättest du was verhindern können? Genau, ich habe mit meiner Mama darüber geredet und meine Mama sagt mir halt immer wieder, es war ein Unfall, es ist nicht deine Schuld. Und auch mein Freund sagt immer, es ist nicht deine Schuld. Das ist passiert, so wollte Gott das, er wollte ihn oben haben. Und weiß ich nicht, ich denke so, okay, ich denke mir selber, wir hätten nicht in die Straße gehen dürfen. Ich hätte sagen dürfen, pass auf, wir gehen nicht hinter den LKW fahren oder ich hätte ihn derzeit an der Hand halten können. Egal, was hätte ich machen können, aber habe ich nicht. So, wissen Sie, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst, aber also, dann werden deine Eltern schon recht haben, dass du objektiv es nicht hättest verhindern können. Ja, ich war zu jung. Subjektiv macht man sich natürlich solche Gedanken. Als du das gesehen hast und als du da standest und sahst, dass der Junge da verletzt liegt und was hast du, wenn du dich erinnerst daran, was hast du in diesen Minuten empfunden? Ja, also das ging alles so schnell, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe dann halt auf dem Gehweg gestanden, habe die ganze Zeit dem LKW-Fahrer zugewunken und so und der LKW-Fahrer hat natürlich gedacht, ich möchte ihm nur winken, so um Hallo zu sagen. Aber der hatte das auch gar nicht kapiert, was da passiert ist. Genau. Mhm. Ich wollte ihm sagen, ich möchte ihm nicht Hallo sagen, sondern ich möchte ihm sagen, mein Bruder liegt da. Mhm. Ja, und dann ich kann nicht die Zeit ungefähr genau sagen, aber so nach ein paar Sekunden ungefähr hat er dann schon gemerkt, dass ich gar nicht Hallo sagen will, sondern dass da wirklich was passiert ist. Dann hat er auch halt angehalten. Mhm. Ist dann halt auch ausgestiegen, hat ihn unten weggezogen. In der Zeit bin ich weggelaufen zu meiner Mama, habe dann noch einer Frau zugerufen, dass sie einen Notruf rufen soll oder einen Notarzt rufen soll, hat sie dann auch schon auch längst gemacht und dann habe ich meiner Mama gesagt, ja, Mama, mein Bruder wurde überfahren. Das war nicht weit weg, das war nicht weit weg von eurem Zuhause. Das war direkt so, sage ich mal, ungefähr 2 Sekunden konnte ich da hinlaufen. So und dann ist die Mutter auch mit dorthin gerannt wahrscheinlich. Genau, aber war schon alles abgesperrt. Es war schon Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr, alles war da, es war schon alles abgesperrt. Seid ihr, du und deine Mutter, seid ihr nochmal ganz nah rangekommen an den Kleinen? Nee, die durften da nicht mehr hin. Mhm. Aber mein Stiefvater, der durfte da nochmal hin und hat dann ihn auch nochmal so auf dem Arm so gehabt, so der lag dann, saß dann so auf der Straße und hatte ihn dann so zwischen den Beinen noch, ja. Aber da war er schon tot? Das weiß ich selber nicht, aber er meinte halt zu uns, dass er wohl noch gelebt hat, hat zwar nicht mehr geredet, aber so die letzten Zuckungen hatte er dann noch, aber es waren dann wohl halt so die letzten. Hatte er denn schwere blutige Wunden auch? Nee, das nicht, er hatte nur eine Platzwunde am Kopf und sehr viele innere Verletzungen. Und meine Mama hat mir gesagt, dass er nur noch so Quetschungen hatte, auch so an den Rippen und so, weil das war ja auch mit dem Fahrrad und alles. Und dann ist er aufgrund der inneren Verletzungen gestorben. Genau. Und der Stiefvater hatte ihn noch im Arm. Ja, genau. Ist er denn dann nochmal ins Krankenhaus gekommen? Nee, ich glaube nicht. Weil wir durften, also ich glaube, da kam auch direkt der Leichenwagen dann. Und dann meine andere Oma, also von meiner Stiefvaterseite und von meiner Schwester, die Patentante, auch eine gute Freundin von uns, die haben ihn dann halt so nochmal gewaschen und dann halt auch gebettet. Wie ist es denn heute? Gehst du oft an sein Grab? Ja, also wenn ich dann, also ich wohne jetzt bei meinem Freund, aber wenn ich dann da bin, dann bin ich auch bei meinem Bruder auf dem Friedhof und klar, auch wenn ich traurig bin oder so, dann bin ich auch bei ihm. Und bei, Wie ist das, wenn du da vor seinem Grab stehst? Das Ganze ist jetzt 11 Jahre vorbei. Es ist ein ganz schreckliches Unglück. Was denkst du dann oder sprichst du gar mit ihm? Wie läuft das ab? Ja, also ich setz mich dann immer auf den Fußboden vor das Grab und dann, so meistens sitze ich dann da so im Schneidersitz und dann, wenn ich dann irgendwie was auf dem Herzen habe, wenn ich mich zum Beispiel mit meiner Mama gestritten habe oder so, dann sitzt es ihm vor. Und dann, dann rede ich mit ihm und ich weiß zwar, dass er mir keine Antwort gibt, aber ich weiß, dass er mir irgendwie zuhört. Mhm, und dann rede ich mit ihm. Auch ich weine auch davor, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und wenn ich dann fertig bin, halt mit ihm geredet habe und alles, dann und ich dann wieder gehe, dann fühle ich mich auch irgendwie befreiter. Und ich weiß, er hat mir zugehört, mir geht es gut und ja. Was ist deine schönste Erinnerung an ihn? Oh, das sind so viele. Einmal zum Beispiel, genau gegenüber, wo wir gewohnt haben, da war immer so ein Kiosk. Das ist zwar voll gefährlich, was wir immer gemacht haben, aber wir hatten so ein Zimmer mit einem Balkon und entweder habe ich oder mein Bruder haben dann mal unsere Eltern abgelenkt und dann sind wir über den Balkon geklettert. Und dann sind wir über die Straße gelaufen, haben schnell ganz viele Sachen, Süßigkeiten vom Kiosk gekauft und dann sind wir wieder zurückgekommen, haben die Sachen in unserem Zimmer versteckt und ich habe ihm Bescheid gesagt und dann sind wir ins Zimmer gegangen, haben dann die Süßigkeiten uns geteilt und alles, das sind so zum Beispiel Erinnerungen oder also, wenn Gewitter war, hat er sich immer mit in mein Bett gelegt, weil er so Angst hatte und so, ja. Also man merkt schon, dass du den kleinen Bruder sehr geliebt hast. Ich finde auch schön, was du gerade beschrieben hast mit dem Grab. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Du musst nur aufpassen, Anne, dass sich diese Trauer nicht zu sehr in deinem Leben bestimmt. Er soll in deinem Herzen sein. Das soll er dein ganzes Leben. Aber es darf dein Leben nicht zu sehr verschatten, das Ganze. Das ist wichtig. Wenn du das so im Griff hast, sei glücklich, so wie dein Bruder das für dich gewünscht hätte, weißt du? Ja. So, ich habe mich auch vor ungefähr 2 oder 3 Monaten habe ich mich mit meiner Mama mit dem Fahrer getroffen. Ah ja, auch gut. Das sind alles so Dinge, um das Ganze nochmal oder richtig zu verarbeiten. Ja, also für meine Mama war das ganz wichtig, um das halt zu verarbeiten. Aber für mich stand eigentlich schon der Entschluss fest. Er ist ein Mörder in meinen Augen. Er hat mir das Wichtigste in meinem Leben genommen. Er hat mir die Hälfte von meinem Herzen gestohlen, sozusagen. Aber ist er kein Mörder? Hat das ja nicht mit bösem Willen gemacht? Das weiß ich schon. Ich weiß auch, es ist ein Unfall, es ist passiert. Ich sage ja auch nicht, dass er ist jetzt eingestiegen in den LKW und gesagt hat, okay, ich töte heute ein Kind. Das weiß ich, dass er das nicht gesagt hat oder gemacht hätte. Ich weiß auch, dass er das aus allertiefstem Herzen bereut, was er getan hat und dass er alles dafür tun würde, um diesen Moment oder dieses Das nimmst du ihm auch so ab. Ja, genau, klar nehme ich ihm das ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das toll findet, dass er halt Menschen getötet hat oder halt. Aber dennoch höre ich daraus, dass dein Gefühl zu diesem Mann schwierig ist, sagen wir so. Ja, eindeutig, ja. Für deine Mutter ist das abgeschlossen? Also für meine Mama, nicht so abgeschlossen. Also vor dem Treffen war es überhaupt gar nicht abgeschlossen für sie. Sie hat, zwischen mir und meiner Mama war das Verhältnis überhaupt gar nicht gut nach dem Unfall. Sie hat so eine Mauer aufgebaut und konnte halt auch nicht mehr so Nähe zu mir zeigen und so. Und dann hat sie mir halt auch öfters gesagt, dass sie sich mit ihm mal treffen würde. Da habe ich gesagt, pass auf Mama, ich werde dieses Treffen vereinbaren, um ein besseres Verhältnis zwischen uns zu haben. Ich verstehe. Anne, ich mache jetzt mal hier einen Schnitt, weil ich das Gefühl habe, dass da doch noch ganz viel ist bei dir, bei euch. Ich glaube, dass also auch so wie du es gerade geschildert hast, mir wäre wohl, ich fände es gut, wenn du auch noch mit meinem Psychologen ein kleines Gespräch führen würdest gleich. Ja, kann ich machen. Ja, dann ruft der Henning dich an und dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Vielleicht löst sich dann ja auch alles auf, aber mir ist wohler, okay? Ja, kann ich von ihm noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, dann sagst du dem Henning deine Anschrift, dann schicke ich das gerne. Mache ich, okay, danke, das lieb. Danke für den Anruf und danke, dass du uns deine persönliche und so intime Geschichte erzählt hast und alles Gute wünsche ich dir. Bitteschön, danke, tschüss, dass wir zugehört haben. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Da hat sie mich die ganze Zeit gesiezt, das ist mir immer ganz peinlich, wenn ich dass du so raushaue und dann sieht sie mich. Manchmal auch bei ganz alten Leuten ist mir das auch peinlich. Aber dann ist es wieder ganz nett, wenn so, neulich traf ich auf der Straße eine ältere Dame, die war, 90 glaube ich schon. Und wenn die dann so mit vollem Herzen, ah, der Domian, schön dich zu sehen. Und dann sage ich auch ganz einfach dann auch das Du zurück. Und dann ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Hier ist Silvia. Silvia ist 58. Guten Morgen, Silvia. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, so wie bei mir, ne? Mit 58 musst du mich ja auch schon sitzen. Silvia, die Geschwisterliebe. Ja, das ist ein Thema, was ich 10 Jahre lang verdrängt habe und. Entschuldige mal bitte. Ja. 58? Du klingst. Nicht so lange her, vor 10 Jahren. Du klingst wenn du jetzt gesagt hättest, ich bin 29 oder 30, hätte ich von der Stimme her. Ja, hätte ich doch nur. Die Stimme ist ganz jung. Und das mitten in der Nacht, naja, gut. Gut, entschuldige, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, es ist ja schön, auch so überhaupt mal zu reden. Aber ich habe wirklich noch nie eine Lobby gehabt, gefunden oder was gehört, wie das bei deinem ersten Andreas war das? Ja, ja, von der Geschwisterliebe, Halbgeschwister. Mhm. Bei mir war es so, ich hatte eine Beziehung zu einem Mann, der mit seiner wirklich leiblichen Schwester eine sexuelle Beziehung hatte. Hatte, bevor ihr zusammenkamt oder parallel? Ja, schon bevor, was nachher alles rauskam, schon viele Jahre mit der so eine Beziehung hatte. Und während unserer Beziehung auch. Ach du, mit seiner leiblichen Schwester? Ja, im Haus. Im Haus? Mit den Eltern, mit allem zusammen. Ich habe das bis heute nicht verarbeitet und waren das Geschwister? Auch viele Vorwürfe, ne? Waren das Geschwister, die gemeinsam aufgewachsen sind? Ja, ja. Das war ein trautes, glückliches Heim. Wie alt? Für mich ist das unfassbar. Wie viele Jahre waren die auseinander? 10 Jahre waren die auseinander. Also sie war noch sehr jung, ne? Und das lief schon, bevor ihr zusammenkamt. Weißt du, wie lange das insgesamt gelaufen ist? Also die müssen die ersten Erfahrungen gemacht haben, also ganz grob gesagt, muss der die schon regelrecht sexuell missbraucht haben, denn die war noch unter 16. Aha, also dann ist es ja ein anderes Thema, dann ist es ja keine Beziehung auf freiwilliger Basis von beiden Seiten, sondern dann hat er ja, aber sie die war es doch nachher, die war es ja sogar noch, als wir zusammen waren, die waren total verrückt aufeinander. Ich habe immer gedacht, die machen Quatsch. Sie hat immer auf seinem Schoß gesessen und die haben geknutscht. Und wie, vor in dir? Eine Affenliebe, habe ich gedacht. Moment. Vor dir haben die das gemacht? Vor meinen Augen, ja, innerhalb der Familie. Die sogar haben vor deinen Augen geknutscht? Ja. Ja, aber so. Wieso hast du das denn geduldet? Ich habe gedacht, das ist lustig, das ist Spaß und ich bin vielleicht nicht von dieser Welt oder so. Was heißt denn, Eltern waren da auch dabei. Was heißt denn knutschen? Richtig auf den Mund gedrückt und rumgemacht. So. Aber kein Zungenkuss. Auf der Essbank, in der Küche. Aber kein Zungenkuss. Ich nehme schon an, dass sie die Zunge mit benutzt haben. Nach dem, was ich ja nachher erfahren habe, was die alles machen. Ja, aber Entschuldigung, das verstehe ich nicht. Das passiert in der Familie. Die Eltern sehen das. Ja, vor den Eltern. Vor den Eltern. Du siehst das. Dass das immer und immer wieder vorkommt. Wieso interveniert? Ja, nein, Moment. Wieso interveniert denn da keiner? Warum hast du denn nichts gesagt? Keine Ahnung. Wie lange hast du es mitgemacht? 2 Jahre. Und wie ist es dann eskaliert und rausgekommen? Es ist rausgekommen, also dass das wirklich die Wahrheit ist, was ich nicht geglaubt habe, dass das so schon viele Jahre ging und extreme sexuelle Praktiken da angewandt wurden. Rausgekommen, die haben ihre Zimmer gegenüber gehabt, Türen gegenüber. Und wenn ich zu ihm bin, war sie gegenüber und sie war immer da. Aber es war nie zu dritt irgendwas, also das sage ich gleich. Ich bin dann einmal zu ihm nach Hause gekommen und wollte zu ihm ins Zimmer. Da war er nicht, da war er gegenüber bei ihr. Und da habe ich die Tür aufgemacht, da waren die beide voll am Gange. Und das war das Schlüsselerlebnis dann, das alles? Ja, die waren halt nackt und haben wieder rumgealbert. So sah das immer aus, ne? Als du dann da reingekommen bist, was hast du da gesagt, als du das gesehen hast? Er ist gleich aufgesprungen, hat mich geschnappt und mit rüber in sein Zimmer genommen, nackt wie er war. Und wir hatten ja auch, siehst du, das ist jetzt mein Problem. Ich mache mir auch Vorwürfe. Jeder würde sagen, du spinnst. Das sagst du jetzt zum zweiten Mal schon, ich mache mir Vorwürfe. Weswegen machst du dir Vorwürfe? Dass ich das geduldet habe irgendwie nachher, als ich es auch wusste. Ich habe nur gedacht, er hört dann auf, wenn Moment, er jetzt mit mir zusammen ist. Jetzt hast du hast es vorher schon so seltsam beobachtet, das ist Knutschen, was ja schon sehr merkwürdig ist. So, dann, ja, aber das glaubt keiner. Nee, lass mich mal aussprechen. Und dann siehst du die auch noch miteinander im Bett, was du gerade erzählt hast, die Geschichte. Ja, dann wollte ich Schluss machen, ja, ist klar. Hat er denn dann das Ganze zugegeben, als er mit dir dann zurück ins Zimmer gegangen ist? Ja, der hat mir erzählt, das weißt du doch, ich habe dir doch erzählt. Du sollst auch bei bestimmten Dingen, wo du so ein bisschen Unkenntnisse hast, geh zu meiner Schwester, die erklärt dir das genau. Das habe ich auch einmal gemacht, das hat die wirklich mir genau erklärt. Sexsachen oder was? Ja, sexuelle Praktiken, die er gerne hatte und also ich muss es jetzt ganz klar auch wissen. Damit hat er ganz klar zugegeben, ich habe Sex und diese Praktiken mit meiner Schwester. Ja, richtig. Ja. Und wie lange warst du dann noch mit dem zusammen danach? Noch ein Jahr. Warum? Wir haben uns, also ich habe ihn sehr geliebt und wir haben uns super verstanden. Na, so super verstanden kann das nicht sein. So toll kann man sich nicht verstehen, wenn sowas quer läuft. Also, dass es die Schwester ist, macht das Ganze natürlich noch viel viel komplexer und ätzender letztendlich. Aber auch wenn es nicht deine Schwester gewesen wäre, auch wenn es nicht deine Schwester gewesen wäre, wäre es ja ein unfassbarer Vorgang, den du dann ein Jahr noch hinnimmst. Ja, ich weiß nicht, wie weit er da noch gegangen ist. Und gut, die haben noch manchmal so auf dem Schoß gegenseitig gehockt und sich innig geliebt. Ich habe halt gehört, dass es das oft gibt, dass Geschwister sich innig lieben und dass dann jetzt irgendwelche sexuellen Praktiken noch stattfinden, habe ich nicht mehr geglaubt. Ich habe gedacht, er wollte ja auch mit mir eine Familie gründen und Kinder aber haben. Das ist eine sehr naive Herangehensweise. Was wolltest du denn noch wissen? Du hast sie in flagrante erwischt. Du siehst die Knutchen. Dann war doch Schluss, denke ich, hoffentlich, dachte ich. Ne? So, wer hat denn dann wen verlassen? Du ihn oder er dich? Ja, ich ihn natürlich. Warum denn dann? Er hätte das gerne alle. Wir waren so vertraut in dem Zuhause. Ich war da so geborgen und es war alles so schön. Es war schwer, ihn zu verlassen. Warum hast du ihn denn dann nach einem Jahr, nachdem du es gewusst hast, warum hast du ihn dann verlassen? Irgendwie hat mich die Erinnerung dann angeekelt. Das hat mich angeekelt. Mir wurde das... Nicht, dass es so weiterlief, da habe ich nichts von mitgekriegt mehr, aber die Vorstellung, ich habe mir dann immer mehr bewusst gemacht, was da alles war, wie ekelhaft. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, von heute auf morgen, ich gehe? Ja, von heute auf morgen bin ich gegangen, ich bin auch nie wieder in das Haus, aber wir haben uns trotzdem wieder getroffen ab und zu. Wenn wenn es da sogar um Sextipps gegangen ist, was ich auch schon unfassbar finde, ich mag es gar nicht aussprechen. Deswegen erzähle ich es ja, ich muss das mal loswerden. Ja, verstehe ich schon. Um welche Sextipps ging es denn da, die Schwester dir gegeben hat? Das waren dann halt auch Dinge, die mich im Nachhinein wirklich geekelt haben, weil es waren keine perversen Sachen, aber es waren Dinge, die ich nicht so in meiner behüteten Ehe, die davor war, nicht so kannte oder angewandt habe. Französischen Sachen waren, wo er gesagt hat, du brauchst nicht zu denken, dass ich mich ekele. Geh mal zu meiner Schwester, die erklärt dir das. Und dann hat sie mir das alles wirklich mit Gerüchen und Geschmack und allem erklärt. Also sie hat ja den Oralsex... Nein, dass ich mich auch mal so befriedigen lassen soll von ihm. Ach so. Ich soll mich da nicht schämen, ihm würde das gefallen. Und was noch? Ja, ich habe da eigentlich alles gelernt erst und das mit 40. Ja, was denn noch? Heute weiß ich, dass das nichts Besonderes ist. Das war eben hauptsächlich dass er mich auf alle möglichen Arten gerne befriedigt hat, was ich natürlich auch toll fand, ne? Das heißt, diese Arten der sexuellen Praktiken haben die beiden angewandt miteinander. Ja, ja. Ja, gab richtig. Es bei denen, sofern du das weißt, gab es bei denen Tabus, was sie nicht gemacht haben? Ja, Geschlechtsverkehr. Und das hat mich ja eben ermutigt, dich auch anzurufen, weil du eben sagtest, auch vom Gesetz her, wenn die sexuelle Praktiken ausüben, egal was auch immer, solange es kein Geschlechtsverkehr ist, ist es nicht strafbar. Also was haben die denn miteinander gemacht? Oralverkehr, was haben sie noch gemacht? Kann man das alles so betiteln? Ich weiß es gar nicht. Also ja, haben die Analverkehr gehabt? Ja, natürlich. Ja, natürlich, ja. Ja. Und das hat dann die Schwester dir auch beigebracht? Die hat mir das auch erklärt, wie es dann auch nicht wehtut und solche Dinge und was ich nehmen kann, dass es wie war denn das angenehmer ist. Es wurde immer mehr, es kam auch immer mehr dazu. Das ist ein Abgrund, von dem du da erzählst. Wie war denn so mal über diese sexuelle hinaus dein Verhältnis zwischen dir und der Schwester? Ihr habt ja ganz eng zusammengelebt da. Ja, die war super lieb zu mir, ne? Die war nicht eifersüchtig auf dich? Nein, die hat mich immer noch animiert, regelrecht auch mit ihrem Bruder jetzt wieder zusammen zu sein. Mann, Silvia, jetzt bist du da raus. Wie lange bist du raus jetzt? Jetzt sind das 10 Jahre. 10 Jahre. Hast du nochmal was von dem Typ gehört? Nein, ja, danach noch mal kurz, aber ich bin dann auch ganz aus der Stadt weggezogen und er auch. Könnte dir heute sowas noch mal passieren? Ich habe überhaupt Probleme mit sexuellen Dingen. Es ist ganz schlimm geworden seitdem. Mhm. Ich habe noch mal eine Beziehung versucht, erst vor 3 Jahren. Ich habe jetzt auch seit 3 Jahren überhaupt nichts. Und ich will auch nichts und brauche nichts. Aber es ist... Mich ekelt das alles an. Das ganze Thema Sexualität ist schwierig für dich. Das liegt an dieser Zeit, glaubst du? Ich glaube ja. Mhm. Ich konnte das nicht fassen, dass es das gibt. Aber jetzt, wo ich das höre, in deiner Sendung gehört habe, macht mir das irgendwie Mut, dass es... Ja. Gibt's halt, ne? Das gibt es. Aber ich rate dir dringend, wenn du nach 10 Jahren jetzt immer noch so davon bestimmt bist, was man verstehen kann auch. Das stimmt. Lass dich beraten, geh zu einer Beratungsstelle, geh zu einem Therapeuten. Wir sind ja gerne noch ein bisschen behilflich jetzt bei der Hilfe, bei der Suche danach. Mit was? Ja, wo kann man denn da hingehen? Ja, so? Das können wir dir gleich sagen. Aber unternimm was. Trag das nicht noch weitere 10 Jahre mit dir herum. Ich bin auch jetzt am ganzen Körper am Zittern. Ich habe das jetzt das erste Mal das Thema auch angesprochen bei überhaupt irgendjemand. Da spricht man ja auch nicht so gerne drüber. Nee, ja? Und wie du ja auch jetzt gezeigt hast, ist es eigentlich unfassbar, ne? Ja, aber nur trotzdem war es so. Nur ist es, genau, es ist passiert und jetzt muss man sehen, dass man nach vorne guckt und dass du wieder richtig Fuß fasst und auch wieder eine Normalität zur Sexualität findest. Das kannst du mal sehen, was es alles gibt, ne? Absolut, absolut. Wahnsinn, ja. Liebe Silvia, wir rufen dich gleich auch nochmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du kriegst dann noch einen Rückruf gleich. Okay. Und alles weiter dann in der Beratung nachher. Danke. Alles Gute und danke für dein Vertrauen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Tanja, 48. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen. Guten Morgen, Tanja. Du hast auch zum Thema Geschwisterliebe angerufen. Warum? Mein zwei ältere Bruder hat mich missbraucht als Vierjähriger. Zwei ältere Brüder? Nein, ein. Ein älterer Bruder. Mhm. Ja. Du warst 4 und wie alt war er? 6. Ach, auch noch sehr klein. Ja. Wie kann ein 6-Jähriger eine 4-Jährige missbrauchen? Was passiert da? Wenn die Eltern nicht da sind, ich musste mit ihm in die Badewanne steigen und dann auf seinen Schuh setzen und dann, ja, hopp, hopp, reiter. Mhm. Und dabei blieb es ja nicht, sondern es ging ja auch Jahre weiter. Ach so, das fing da erst an. Ja. Das heißt, der 6-Jährige, natürlich haben Kinder auch eine Sexualität. Und genau. Gab es denn schon in diesem Alter, als er erst 6 war, schon so etwas Ähnliches wie Geschlechtsverkehr? Nein. Nein, das noch nicht. Nein. Wie viele Jahre ging es dann weiter? Bis ich 12, 14 war. Und dann war es ja ernst. Was hat er mit dir gemacht? Ja, ich musste ihn halt immer in der Badewanne befriedigen. Es war immer in der Badewanne? Ja. Und ich bin 48 Jahre alt und bei uns gab es halt einmal in der Woche. Ich denke, du kannst das eventuell auch nachvollziehen. Einmal die Woche Samstag. Badetag, ja klar, ja, das kenne ich von genau. Ganz früher auch noch, ja klar. Ja, ja, genau. Ja. Und wenn die Eltern nicht da waren, wurde das halt ausgenutzt. Ich war ein Mädchen in einer vierköpfigen Familie, also heißt, ich hatte drei Brüder. Mhm. Und mein ältester Bruder hat das dann immer ausgenutzt, die Situation. Als er dann älter war und du auch älter warst, ist es denn da in der Badewanne zum Geschlechtsverkehr gekommen? Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, aber ich denke schon. Mhm. Mit 12 Jahren hat es dann aufgehört. Ja. Warum? Ich kann es dir nicht sagen, ob er dann eventuell halt dann in der Pubertät war und. Mhm. Aber ihr seid nicht erwischt worden? Nein. Das ist alles so, dann ja. Gott sei Dank für dich war dann Ruhe da ab dem Zeitpunkt. Man sagt heute Gott sei Dank, aber ich denke mal, wenn ich hätte damals mit irgendjemandem drüber reden können, wäre meine Sexualität heute reiner und weil ich bin seit 15 Jahren verheiratet und habe keine normale Sexualität mit meinem Mann. Was heißt denn, du hast keine? Welche Art von Sexualität habt ihr? Also du sagst, ihr habt keine normale. Ja, ich sag dir mal ganz ehrlich, eventuell mal unter Alkoholeinfluss, aber ansonsten null. Hast du auch gar keine Lust? Nein. Aber da gab es ja noch eine Zeit davor, als du ein junges Mädchen warst, mit 18, 19 oder Mitte 20. Wie sah es denn da mit Sexualität aus? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hatte ich Probleme, ich habe mit 19 erfahren, dass ich kinderlos bleiben werde. Hast du mit 19 erfahren? Ja. Mhm. Weil ich habe eine Krankheit, die Frauen betrifft, vielleicht 1 Million Frauen, eine trifft das dann. Und meine Eierstöcke sind irgendwann mal im Wachstum stehen geblieben und ich hatte dann immer Hemmungen, irgendwo mit dem Mann zu schlafen. Das heißt, eigentlich ist dein ganzes Leben fast ohne Sexualität abgelaufen, nur mit der erzwungenen Sexualität. Genau, genau. Hast du irgendwann später mit deinem Bruder mal darüber gesprochen? Nein. Lebt er noch? Ja. Welchen Kontakt hast du zu dem Bruder? Den allerbesten. Den allerbesten? Ja. Den allerbesten. Das ist mein bester Freund, dem kann ich alles erzählen, was mir auf der Seele brennt. Wäre es dir eine Erleichterung, mit ihm mal darüber zu sprechen? Ich denke schon. Dann mach es. Wenn er dein bester Freund ist, scheint er ja auch ein... Domian, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Was könnte passieren, wenn du sagst? Der Kontakt bricht ab. Oder, er ist jetzt das zweite Mal verheiratet. Seine Frau sagt zu mir, du bist nicht ganz normal oder wie auch immer. Gottes Willen, das würde ich nie in meinem Leben wagen. Mann, Tanja, das tut mir super leid. Hier ist es gleich die Sendung rum. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Ich hätte jetzt sehr gerne mit dir länger gesprochen, aber wir rufen dich natürlich gleich auch nochmal an. Irgendwas musst du machen mit deinem Leben und deiner Sexualität. Du musst etwas unternehmen. Das möchte ich dir auf jeden Fall jetzt hier noch in der Sendung sagen. Alles Weitere gleich mein Psychologe, okay? Okay. Du legst auf, wir melden uns. Alles klar. Tschüss. Ciao.